So glaubt man denn, dass dir bloß etwa fehle und gar nicht mit der Liebe harmoniere. Nicht ihren Wert betrachten, auf den so hohe Gönner achten. Gewiss die gütige Natur zieht uns von ihr auf eine höhere Spur. Sie ist der Liebe gleich, ein großes Himmels den Sinn zum Himmel.